8 Jahre war Josia alt, als er König ward, und 31 Jahre regierte er zu Jerusalem. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, und wandelte auf den Wegen seines Anherrn David und wich nicht ab weder zur Rechten noch zur Linken. Im 8. Jahre seiner Regierung, als er noch sehr jung war, fing er an, den Gott seines Anherrn David zu suchen, und im 12. Jahre fing er an, Juda und Jerusalem von den Opferhöhen und Ascheren und den Schnitzbildern und den Gussbildern zu säubern. Man riss in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ein, und er hieb die Sonnensäulen um, die sich oben auf ihnen befanden, die Ascheren aber und die Schnitzbilder und Gussbilder zertrümmerte und zermalmte er und streute den Staub auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären und säuberte so Juda und Jerusalem. Und in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali hin, in ihren Trümmern ringsum, da riss er die Altäre ein, zertrümmerte und zermalmte die Ascheren und die Schnitzbilder und hieb im ganzen Land Israel alle Sonnensäulen um. Darauf kehrte er nach Jerusalem zurück. Und im 18. Jahre seiner Regierung, indem er das Land und den Tempel säuberte, sandte er Safan, den Sohn Azalias, und den Stadthauptmann Maseja und den Kanzler Jo, den Sohn des Joahas, um den Tempel Jahwes, seines Gottes, ausbessern zu lassen. Als diese nun zum Hohenpriester Hilkia kamen, übergaben sie das Geld, das zum Tempel Gottes gebracht worden war, welches die Leviten, die Schwellenhüter, von den Manassiten, Ephraimiten und allen übrigen Israeliten, sowie von allen Judäern und Benjaminiten und den Bewohnern Jerusalems eingesammelt hatten. Und zwar übergaben sie es den Werkmeistern, die am Tempel Jahwes bestellt waren, die übergaben es den Arbeitern, die am Tempel Jahwes arbeiteten, um den Tempel herzustellen und auszubessern. Und zwar gaben sie es den Zimmerleuten und den Bauleuten zum Ankaufe von behauenen Steinen und von Holz zu den Kammern und um die Gebäude, die die Könige von Juda zerstört hatten, mit Balken zu versehen. Diese Leute arbeiteten auf Treu und Glauben an dem Werk, und über sie waren gesetzt, die Leviten Jahat und Obadja von den Nachkommen Meraris und Sachaja und Mesolam von den Nachkommen der Kahathiter, um die Aufsicht zu führen. Und die Leviten, jeder der sich auf Musikinstrumente verstand, waren über die Lastträger gesetzt, und es gab Aufseher für alle mit irgendeiner Dienstleistung Beschäftigten. Etliche aber von den Leviten waren Schreiber und Amtleute und Torhüter. Als sie nun das Geld, das zum Tempel Jahwes gebracht worden war, herausnahmen, fand der Priester Hilkia das von Mose herrührende Gesetzbuch Jahwes. Da hob Hilkia an und sprach zum Staatsschreiber Safan, ich habe im Tempel Jahwes das Gesetzbuch gefunden. Und Hilkia übergab Safan das Buch. Darauf brachte Safan das Buch zum König und erstattete dem König anderweitig Bericht, indem er sprach, alles, was deinen Dienern aufgetragen war, haben sie getan. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das sich im Tempel Jahwes vorfand, und haben es den zur Aufsicht Bestellten und den Werkmeistern übergeben. Sodann berichtete Safan der Staatsschreiber, dem Könige, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Safan las dem Könige daraus vor. Als aber der König die Worte des Gesetzes vernahm, zerriss er seine Kleider. Sodann gebot der König dem Hilkia und Ahikam, dem Sohne Safans, und Abdon, dem Sohne Michas, und Safan, dem Staatsschreiber, und Asaja, dem Leibdiener des Königs, folgendes, geht hin und befragt Jahwe für mich und für die, die in Israel und Juda noch übrig sind, in Betreff des Buchs, das aufgefunden ward, denn groß ist der Grimm Jahwes, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Gebot Jahwes nicht beachtet haben, dass sie genau dem Folge geleistet hätten, was in diesem Buche geschrieben steht. Da begab sich Hilkia mit denen, die der König genannt hatte, zur Prophetin Hulda, dem Weibe Salums, des Kleiderhüters, des Sohnes Tokats, des Sohnes Hasras, die wohnte zu Jerusalem im 2. Bezirk, und sie redeten demgemäß mit ihr. Da sprach sie zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, sagt dem Manne, der euch zu mir gesandt hat, so spricht Jahwe, fürwahr, ich will Unglück über diesen Ort und seine Bewohner bringen, alle die Flüche, die in dem Buche stehen, das man dem Könige von Juda vorgelesen hat, darum, dass sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, auf dass sie mich mit all den Machwerken ihrer Hände zum Zorne reizten, daher ergoss sich mein Grimm wieder diesen Ort und soll nicht erlöschen. Zu dem Könige von Juda aber, der euch gesandt hat, Jahwe zu befragen, sollt ihr also sprechen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, weil dein Herz erweicht ward durch die Worte, die du gehört hast, und du dich vor Gott gedemütigt hast, Als du seine Worte wider diesen Ort und seine Bewohner hörtest, und hast dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe auch ich Gehör geschenkt, ist der Spruch Jahwes. Fürwahr, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du unbehelligt in deine Grabstätte eingebracht werdest und deine Augen nicht ansehen müssen all das Unglück, das ich über diesen Ort bringen werde. Und sie erstatteten dem Könige Bericht. Darauf sandte der König Boten aus und versammelte alle Vornehmen von Juda und Jerusalem. Und der König ging hinauf zum Tempel Jahwes und mit ihm alle Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems, sowie die Priester und die Leviten und das ganze Volk vom Größten bis zum Kleinsten, und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesgesetzbuchs, das im Tempel Jahwes gefunden worden war. Sodann stellte sich der König auf seinen Standort und übernahm die Verpflichtung vor Jahwe, dass sie Jahwe nachwandeln und seine Gebote, Zeugnisse und Satzungen von ganzem Herzen und von ganzer Seele beobachten wollten, um so die Worte des Bundesgesetzes, die in diesem Buche geschrieben standen, zu befolgen. Und der König ließ alle, die sich zu Jerusalem und in Benjamin befanden, in den Bund treten. Und die Bewohner Jerusalems handelten gemäß dem Bundesgesetze Gottes, des Gottes ihrer Väter. Josia aber beseitigte alle Gräuel aus allen Ländern der Israeliten und nötigte alle, die sich in Israel befanden, Jahwe, ihrem Gott, zu dienen. Solange er lebte, ließen sie nicht davon ab, Jahwe, dem Gott ihrer Väter, nachzufolgen,